WDR 2 Stichtag. Also ich weiß nicht, was Sie getan haben. Und ich weiß nicht, für wen Sie arbeiten. Aber eins verspreche ich Ihnen. Sie werden kooperieren, so oder so. Ihm ging's immer um das Individuum in einer großen Maschinerie. Thilo Eckert, Leiter des Heine Verlags, wo die deutschsprachigen Ausgaben von Robert Ludlums Büchern erscheinen. Das ist Jason Bourne, die härteste Zielperson, an der Sie je dran waren. Er weiß, wie man am Leben bleibt und wie man jemanden tötet. Die wichtigen, die großen Figuren, und da fällt einem natürlich immer sofort Bourne ein, sind genau solche Figuren. Figuren, die rausfinden müssen, an welcher Stelle eines großen Räderwerks, das sie selbst nicht drehen, sie gedreht werden. Und ob sie möglicherweise in diesem Getriebe etwas aufhalten können, in dem genau dieses Rad sich sperrt. Der erste Band der Bourne-Reihe, die Bourne-Identität, erscheint 1980. Robert Ludlums Held Jason Bourne ist ein Auftragskiller der CIA, der sein Gedächtnis verloren hat und herausfindet, dass er einen weltweit gesuchten Terroristen jagt. Die Bücher werden in den 2000er Jahren erfolgreich mit Matt Damon in der Hauptrolle verfilmt. Ich finde es faszinierend, dass Ludlum ja auch viel verfilmt worden ist, 20, 30 Jahre nach Entstehung dieser Romane. Auch gerade von Action-Regisseuren wie Sam Peckinpah. Leute, die also vor allen Dingen den Drive, die Figur und den Stoff so faszinierend fanden. Robert Ludlum wird 1927 in New York geboren. Mit 40 Jahren beginnt er zu schreiben. Vorher arbeitet der Amerikaner als Schauspieler, steht am Broadway auf der Bühne. Das schult ihn. Schauspieler war das, was er eigentlich sein wollte. Ich glaube, dass ihm dadurch sehr klar vor Augen stand, A, wie wichtig Dialoge sind, B, wie wichtig eine Figurenzeichnung ist und natürlich ein großes Gespür für Dramaturgie, dass es ihm sehr um Tempo ging. Er macht seinen ersten Fehler. Das ist kein Fehler. Sie machen keine Fehler. Sie überlassen nichts dem Zufall. Ludlums Helden kämpfen gegen korrupte Organisationen, befinden sich ständig in Lebensgefahr und sind Gejagte. Robert Ludlums Schreibstil ist schlicht, weit entfernt von großer Literatur. Doch er füttert ein Millionenpublikum mit diesem Lesestoff, bringt seit 1975 Jahr für Jahr einen neuen Verkaufsschlager heraus und lässt seine Kritiker verzweifeln. Es ist ein mieses Buch. Ich bin bis 3 Uhr morgens aufgeblieben, um es zu lesen. Ich glaube, ich bin in erster Linie Unterhalter. Ich komme vom Theater, ich brauche das Publikum. Deshalb gefällt mir der Gedanke, mich selbst als Geschichtenerzähler zu sehen. Das Scarlatti-Erbe, die Bourne-Identität, der Icarus-Plan. Durch diese Dreiworttitel, durch diese Kombination aus einem Namen, der mir erstmal gar nichts sagt, aber der dann eine Spannung bekommt, dadurch, dass ich ihn mit einem starken Begriff verbinde. Der Holcroft-Vertrag, die Aquitaine-Verschwörung, der Matarese-Bund, das ist eine Marke und die muss ich erstmal kreieren. Also Ludlum war insofern nicht nur ein toller Plotter und Schreiber und Figurenbauer, sondern auch ein riesiger Marketing-Experte. Nach seinem Tod am 12. März 2001, heute vor 20 Jahren, halten die Verlage die Bestseller-Maschinerie weiter in Gang. Sie beauftragen Ghostwriter damit, Stil, Erzählweise, Ton und Figuren Ludlums weiterzuführen. So erscheinen posthum über 30 Bücher unter Ludlums Namen, auch die Fortsetzung der Bourne-Reihe. Thilo Eckert. Das kann nicht irgendwer sein, dass gute Autoren das weiterführen. Bei Ludlum war es ja vor allen Dingen bei der ganzen Bourne-Reihe nur Erik van Lustbader, der zuvor schon ein etablierter Thriller-Autor war, den die Erben dort ausgewählt haben. Er will nicht abtauchen, das ist sicher. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.